Ihr spielt es jetzt? Martin guckt gerade und Ilka spielt 14.46 Uhr und wir müssen 15 Uhr bei der Gartenparty sein. Und wir fahren jetzt 14 Minuten S-Bahn und wir müssen 15 Uhr da sein und das ist eine Gartenparty. Und heute ist welcher? Wir haben 15 Meter zu laufen. Welcher ist heute? Heute ist der 16. Ja, heute ist so der 16. Ja, der 16. Nee. Ja, der 16. ist heute und. April 2013. Ja. April 2013.